Great to be here. Es ist schön, hier zu sein. And let's open up with a word of prayer. Beginnen wir mit einem Gebet. Father, we thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr. Thank you for the time of worship we just had. Danke für die Zeit des Lobpreises, der Anbetung, die wir gehabt haben. And Lord, that beautiful song by Stefan. Und das schöne Lied vom Stefan. That we will live forever. Dass wir für immer leben werden. Father, thank you that we can come together. Vater, danke, dass wir zusammenkommen können. Lord, we want to just know you more. Und wir möchten dich einfach besser kennenlernen. Father, we pray that through the busyness of the day for some just getting here, we pray that that could just move out of the way. Und Herr, wir beten, dass diese Beschäftigkeit von denen, die gerade angekommen sind, dass das weggeht. And Lord, we pray that you would just cause us to focus on you now. Und Herr, wir beten, dass du es bewirkst, dass wir uns jetzt ganz auf dich konzentrieren können. On your word. Auf dein Wort. Father, we love you, we thank you. Vater, wir lieben dich und wir danken dir. Bless these words now in Jesus' name. Segne diese Worte jetzt in Jesu Namen. Amen. Amen. We're going to continue on from last night on the intimacy with God. Wir werden fortfahren von gestern Abend, die Intimität mit Gott. And we are going to start with an unusual verse in the book of Genesis. Und wir werden mit einem ungewöhnlichen Vers im ersten Buch Mose Genesis beginnen. Chapter 5. Im ersten Buch Mose Kapitel 5. And how many people really were blessed from last night? You committed something to the Lord in prayer. Did you do that? Wie viele von euch, die waren wirklich gesegnet von gestern Abend, irgendetwas dem Herrn hinzugeben? I hope and pray God did something. Und ich hoffe und bete, dass Gott etwas getan hat. Genesis chapter 5. 1. Mose Kapitel 5. It's an unusual verse here. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Vers hier. You probably know it. Wir kennen ihn wahrscheinlich. And it's in Genesis chapter 23. Chapter 5, verse 23. Und das ist im Vers 23. It says, Enoch lived 365 years in all. Und es heißt hier, Enoch lebte 365 Jahre. He enjoyed a close relationship with God throughout his life. Und Enoch wandelte mit Gott. Then suddenly he disappeared because God took him. Und dann ist er plötzlich verschwunden, weil Gott ihn genommen hat. Now in the King James it says that Enoch walked with God. In the King James heißt es Enoch, oder beziehungsweise in der Elberfelder heißt es, Enoch wandelte mit Gott. And then it says he was not. Und dann heißt es, er war nicht. For God took him. Denn Gott, er war nicht mehr. That denn Gott hat ihn weggenommen. That always struck me. Und das hat mich immer getroffen. Ever since I read it back in Bible college days. Bis zurück in die Bibelschultage, wo ich es immer wieder gelesen habe. Not a lot is said about him. Es steht nicht viel über ihn. We don't know anything about his victories in life. Wir wissen nicht viel über seine Siege in seinem Leben. What he did. Was er getan hat. We just know how old he was when he disappeared. Wir wissen nur, wie alt er war, als er verschwand. And really, if you read this chapter, und wenn ihr dieses Kapitel lest, he disappeared in the prime of his life. Dann ist er ja eigentlich am Höhepunkt seines Lebens verschwunden. He was 365 years old. Er war erst 365 Jahre alt. He still had a long way to go. Er hat noch sehr viel Zeit vor sich gehabt. But he was gone. Aber er war plötzlich verschwunden. And really what it speaks of, und worüber das spricht, is that this man, dieser Mann, and the Bible brings this out. Only one thing he brings out about this man. Und die Bibel bringt das schön heraus. Eine Sache über ihn. Is that he walked with God. Er ist mit Gott gegangen. Just one thing. Eine Sache nur. It wasn't anything else. Es war nichts anderes. Now let's look at what is not said. Und schauen wir uns jetzt das an, was nicht, worüber nichts gesagt wird. We don't know really where he lived. Wir wissen nicht einmal, wo er gelebt hat. We don't know what God's calling was on his life. Wir wissen auch nicht, was Gottes Berufung auf seinem Leben war. We don't know if he sinned or had problems. Wir wissen auch nicht, worin er gesündigt hat, worin er Probleme hatte. We don't know anything. Wir wissen gar nichts. We just know that he walked. That he walked. Wir wissen nur, er ging. He walked with God. Und wandelte mit Gott. Now it's interesting, this word walking. Und dass dieses Wort gehen. And it's just all afternoon when I was thinking about really what is intimacy with God. Und ich habe den ganzen Nachmittag darüber nachgedacht, was ist wirklich Intimität mit Gott? Because intimacy with God, you really see it because we're created in the image of God. Intimität mit Gott, man kann es sehen, wir sind geschaffen im Bilde Gottes. And proper relationships with others reveal intimacy. Und eine gute Beziehung mit anderen offenbart diese Nähe. And because God is a person, und weil Gott eine Person ist, we have the same intimacy that we have with others, we can have with God. Können wir dieselbe Nähe, die wir mit anderen haben, mit Gott haben. And he wants you and I to treat him as a person. Und er möchte dich und mich, dass wir ihn als Person behandeln. Now for some people this is I just look in the audience and I know there's many people here that really walk with God. Und wenn ich so in das Publikum schaue, dann weiß ich, es gibt sehr viele hier, die mit Gott wandeln. And so hopefully this will bless you. Und hoffentlich segnet euch das. And for some maybe you want intimacy with God, but it just seems so elusive. Und viele von euch wünschen sich eine Nähe mit Gott, aber es scheint so illusionär zu sein. And hopefully this will help you. Aber hoffentlich wird euch das helfen. Because my heart is, and I really believe it's God's heart. Denn es ist mein Herz, und ich glaube auch, dass es Gottes Herz ist. To make this as practical as possible. Das so praktisch wie nur möglich zu machen. You see, when we think of intimacy, wenn wir über Nähe nachdenken, and how this man Enoch, und so wie dieser Mann Henoch, he walked with God the Father. Er ging mit Gott dem Vater. Adam and Eve, it's one of the beautiful things it says in the book of Genesis. Und Adam und Eva, eines der schönen Dinge, die im Buch Genesis stehen. They walked with God in the cool of the evening. Sie wandelten mit Gott am kühlen Abend. And they walked side by side together. Und sie sind Seite an Seite zusammengegangen. But it's interesting about walking with God. Und das Interessante darüber, mit Gott zu gehen. And this is the first thing. Und das erste. Walking is actually one step at a time. Gehen bedeutet ein Schritt nach dem anderen. Now think about how you came into this room. Denkt daran, wie ihr in diesen Raum hineingekommen Now, seid. Did you think about every step you took? Habt ihr über jeden Schritt okay. nachgedacht, den ihr All right, getan habt? There we go. I'm going to make my right foot, diesen Schritt machen, left foot. Danach den nächsten Hi, how Schritt. Are you? Get out of the way. I'm concentrating. I'm walking in. Ich muss mich darauf konzentrieren, hineinzugehen. That's not how it works, right? So funktioniert das nicht. All we have to do is choose. Oh, I'm going to go see Billy, my friend, in the back. Alles, was wir tun müssen, ist, wir fokussieren und wir sehen Billy am Ende und wollen ihn erreichen. It takes a choice. Es benötigt eine Entscheidung. A purposed choice. Eine beabsichtigte Entscheidung. And then it takes in that choice, und in dieser Entscheidung then it's the action. Kommt dann die Aktion. And when it comes to walking with God, und wenn es darum geht, mit Gott zu gehen, there's such a thing as gaining momentum. Da gibt es eine Sache, Momentum zu Schwung zu bekommen. You see, Enoch paid the price to walk with God, and I believe every day. Henoch, er bezahlte den Preis, mit Gott zu gehen, und ich glaube jeden Tag. And I love what one commentary said about him. Und ich liebe es, was ein Kommentator über ihn sagt. And this is very important. Und das ist sehr wichtig. Not only is it one step at a time, nicht nur ein Schritt nach dem anderen, but it's setting him before us all the time. Sondern ihn vor sich zu setzen oder vor sich zu sehen immer. That when you get up in the morning, wenn ihr am Morgen aufsteht, and if you're a morning person and that's when you're in the Word, und wenn ihr eine Morgenperson seid und ihr seid da im Wort, and that's when you're in prayer, und da betet ihr, the worst thing to do, das Schlimmste, was man tun kann, is you're sitting there, wow, God, thank you for that, oh Lord, thank you. Ist hier zu sitzen und sagen, oh Gott, danke, danke. You put your Bible down, und ihr legt eure Bibel you nieder. Walk out the door, ihr geht raus aus der Tür. And in reality, you leave God back in your room while you go out throughout your day. Und in der Wirklichkeit lässt ihr Gott zurück im Raum und ihr geht in den Tag hinein. It says that Enoch walked with him. Und es heißt, Enoch wandelte mit ihm. Which meant that he moved with the Lord. Und das bedeutet, er bewegte sich mit Gott. And you see what this is all about. Und ihr seht, worum es hier geht. You see where the Lord was going, that's where Enoch went. Ihr seht, wohin der Herr ging, das ist dort, wohin Enoch ging. And that's what God wants us to do. Und das ist, was Gott möchte, dass wir tun. You see, in Matthew chapter 11. In Matthäus Kapitel 11. Let's just turn there. Schlagen wir dort auf. And we're going to read this portion, Matthew 11. While you're turning there. Während ihr dorthin blättert. We were expecting just about maybe 12 or 14 young people at our little afternoon program. Wir haben so 12 Jugendliche bei unserem Nachmittagsprogramm erwartet. And we had 40. Aber wir hatten 40. 40 from the ages of 13 to 19 or 20. 40 vom Alter zwischen 14 bis 19, 20. And you know what's really a blessing? Und was so ein Segen ist. We told them, listen, you can stay up there because they had a time. Mickey shared the word. They worshipped, had a service, and they were playing games. Wir sagten, ihr könnt da bleiben. Michi hat eine Zeit von der Anbetung. And we said, you can stay up there and fool around or, you know, have time. Und ich sagte zu ihnen, ihr könnt da oben bleiben. But almost everyone is here tonight. Aber doch ist fast jeder hier heute. Because they wanted to be here with you. Denn sie wollten mit euch hier sein. And they just didn't want to miss tonight. Isn't that great? Und sie wollten das nicht verpassen. Ist das nicht großartig? That's our youth group. Isn't that awesome? Das ist unsere Jugendgruppe. Oh, yeah. Yes, give them a big hand. Matthew chapter 11. Matthäus Kapitel 11. And you know, one of the things that has been our heart on the youth team. Eines der Dinge, die uns als Jugendteam am Herzen ist, what we're talking about now. Ist das, worüber wir jetzt sprechen. Is to impart that intimacy with God. Ist diese Nähe mit Gott hineinzubringen. What legacy do you want to leave your children? Nach welcher Ordnung möchtest du, dass deine Kinder... Welches Vermächtnis möchtest du deinen Kindern geben? What greater thing we can give our children? Was können wir Größeres unseren Kindern geben? If they say when you're gone, we're long gone. Wenn also eine Sache, die sie sagen, wenn wir schon lang weg sind. I just hope my children say one thing I know about my dad. Also ich hoffe, dass meine Kinder sagen, eines, was ich über meinen Papa weiß. He made his mistakes. Er hat seine Fehler gemacht. His middle name was I'm sorry. Und sein Mittelname war, es tut mir leid. But he knew God. Aber er kannte that's Gott. All I desire to give them. Das ist alles, was ich möchte, dass ich ihnen geben kann. And I hope I spend all my money before I die. Und ich hoffe, dass ich all mein Geld ausgebe, bevor ich sterbe. I'm only kidding. Ich mache nur einen Scherz. Okay. Matthew 11. Matthäus Kapitel 11. Verse 28. Vers 28. Now let's think about this verse. Denken wir über diesen Vers nach. Because especially, let's read this. It says, "Come to me, all of you who are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest." Es heißt hier: Kommt her zu mir, alle die mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. I don't think I have to ask you to raise your hands for anybody who's carrying heavy burdens or you're tired. Ich glaube, ich muss jetzt nicht fragen, dass ihr die Hände hebt, die ihr müde und beladen seid. Wahrscheinlich würde jeder, der über 18 ist, aufzeigen. But here's the answer. Aber hier ist die Antwort. The answer is right after this. Die Antwort kommt jetzt gleich danach. He says, "Take my yoke upon you." Es heißt, nehmt auf euch mein Joch. What is this yoke? Was ist dieses Joch? Because he says later on, my yoke is easy and my burden is light. Denn später heißt es, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Now we all know what this yoke is. Und wir wissen alle, was dieses Joch ist. It's what they put around two cows or horses or bulls. Das haben sie zwischen zwei Kühe oder zwei Stiere gegeben. And one thing you know about that, when they put the yoke on these two bulls. Und eine Sache, wenn man dieses Joch auf diese zwei Stiere gibt, they are very close to each other. Dann stehen sie einander sehr nahe. Jesus was saying this. Und Jesus möchte das sagen. Stay yoked up to me. Sei nahe bei mir. Stay close, stay intimate with me. Sei nahe. And as you're close to me. Und wenn ihr nahe zu mir seid, you'll see that it's not that hard. Dann wirst du sehen, dass es nicht so schwer ist. You'll see that I'll carry your load. Und du wirst sehen, dass ich deine Last trage. He wants to be that for us. Er möchte das für uns sein. He says, I'll give you the rest. Ich werde euch die Ruhe Let's geben. Read this. Lass uns das lesen. He says, take my yoke upon you, and it says, let me teach you, because I am humble and gentle, and you will find rest for your souls. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. And I love this version. It says, for my yoke fits perfectly, and the burden I give you is light. Und mein Joch ist sanft und oder beziehungsweise es passt ganz genau und meine Last ist leicht. You see, when we're close to the Lord, wenn wir dem Herrn nahe sind. And that's what he desires. Und das wünscht er sich. We're so close, we can smell him. Wir sind ihm so nahe, dass wir ihn schon förmlich riechen können. Every move he makes, we feel it. Und jede Bewegung, die er macht, die fühlen wir. Every slight turn, we go with him. Und jede kleine Änderung der Richtung, wir gehen mit ihm. And that's what he's talking about. Und darüber spricht er. How do we get that? Wie bekommen wir das? I mean, when I've read that, I said, Lord, this is what I want. I just want to be intimate with you. Als ich das gelesen habe, da habe ich mir gedacht, genau das ist es, was ich möchte. Ich möchte dir nahe sein, Herr. It is really a very simple thing. Es ist wirklich eine sehr einfache Sache. It starts with this. Und es beginnt damit. Every day. Jeden Tag. If you're a morning person, then it's a morning thing for you. Wenn ihr ein Morgenmensch seid, dann ist es eine Morgensache. If you're a night person, then it's a night thing for you. Wenn ihr ein Nachtmensch seid, dann ist es eine Nachtangelegenheit. It doesn't matter when. Für euch. Es kommt nicht darauf an, wann. It just matters that you do it. Es kommt nur darauf an, dass ihr es tut. You say, good morning. Like when I wake up and I see my wife. Wenn ich aufwache und meine Frau sehe, and I just smile. Dann lächle ich. And I just see her, say, good morning, sweetheart. Und ich sage einfach, guten Morgen, Liebe. Ah, so good to see you. Es ist so gut, dich zu sehen. And you know, I do the same thing with the Lord. Und ich mache dasselbe mit dem Herrn. It takes me about halfway through my coffee, but I do it. Es braucht ungefähr eine halbe Tasse Kaffee dazu, aber ich mache es. But it's Lord, good morning. Aber es ist Herr, guten Morgen. And it's just like especially here at Post Home. Und ganz besonders hier auf der Postalm. Good morning, honey. What are we going to do today? Es ist guten Morgen, Liebling. Was machen wir heute? And that's exactly what God wants us to do with Him. Und genau das möchte Gott, dass wir mit ihm machen. Treating Him as an intimate friend. Ihn so zu behandeln wie einen ganz nahestehenden Freund. And really, it's like, Lord, good morning. Und es ist dann so, Herr. Guten Morgen. And what I do for me personally. Und wenn ich das mache persönlich. And I have a rhythm now. Und ich bekomme jetzt einen Rhythmus. And I realize how important rhythm is. Und ich bemerke auch, wie wichtig ein Rhythmus Because ist. Because you see, Enoch walked with God. Denn Henoch, er wandelte mit and Gott. Once he started, und als er damit begann, it got very easy to walk with God. Dann wurde es immer leichter, mit ihm zu gehen. Because he had that momentum, things were happening. Denn er hatte diesen Schwung und Dinge passierten. Der Herr hat ihn geführt. And he got so close, und er wurde ihm so nahe. And so close, und so nahe. And so close, und so nahe. And so close, und so nahe. The Lord took him. Dass ihn der Herr genommen hat. That's how close he was. So nahe war er ihm. Oh, that's amazing. Das ist unglaublich. That's what I want. Das möchte ich. I'm sorry, honey. I don't want to do it soon. But you know, I would love to be taken home by God. Also ich würde mir wünschen, dass Gott mich nach Hause nimmt. But you see, it's a very practical thing. Es ist eine sehr praktische Angelegenheit. Am Morgen, ich stehe auf und ich öffne das Wort. For me, it's opening up my computer, für mich bedeutet das, laptop, den Computer einzuschalten, den Laptop. Because I love my Bible program on my computer. Denn I just ich liebe einfach dieses Bibelprogramm am Computer. Because I can just press buttons while I'm half asleep. Und ganz besonders deshalb, weil ich einfach Knöpfe drücken kann, während ich halb schlafe. And I never spill my coffee while I'm, you know, pressing buttons. I just don't. It's much easier. Und ich verschütte den Kaffee nicht. But that's what works for me. What works for you? So funktioniert's halt für mich. Aber wie funktioniert's für euch? What matters is not what you're using, but that you're doing it, that you're getting in God's face. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie es macht, sondern einfach, dass ihr es macht. And so I go into His Word because I know He's my friend. Also ich gehe ins Wort, weil ich weiß, er ist mein Freund. And I know he loves me. Und ich weiß, er liebt mich. And I open his word expecting my friend to speak to me. Und ich schlage sein Wort auf und erwarte, dass er als Freund zu mir spricht. And that's why I love devotionals. Und deshalb liebe ich Andachten. Because devotionals are like, you know, when a baby is really small and they give him baby food. Denn eine Andacht, das vergleiche ich damit, wenn ein Baby ganz klein ist und man gibt ihm Babynahrung. You know, that's really, really mixed, ready to eat. It's just ready, easy to digest, right? Das ist schon fertige Mischung und es ist sehr einfach, sehr leicht verdaulich. For me, I open up a devotional. Und für mich, ich öffne oder ich lese eine Andacht. And it's just ready to eat. Und like, es ist schon fertig. Somebody already went to the Lord about this and thought it through. Jemand anderer ist bereits zum Herrn damit gegangen, hat es durchgedacht. And in their walk with God, they got blessed. Und in ihrem Gehen mit Gott sind sie gesegnet worden. And I know this one truth. Und ich weiß eine Wahrheit. That if God blessed you with something. Wenn Gott dich mit etwas gesegnet hat, most likely it'll bless me. Dann wird er wahrscheinlich mich damit auch segnen. Because it came from him. Denn es kam von ihm. Brett spoke this morning and the verse he used I loved so much. Brett hat heute Morgen gesprochen und das erste, was er verwendet hat, das liebe ich so sehr. Do you know why? Wisst ihr warum? Because when he spoke about it, denn als er darüber gesprochen hat, he was intimate with it. Dann war er sehr nahe. And honestly, when he said, and I know that my Redeemer lives. Und als er gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Honestly, I just got tingles. Like, dann habe ich die Gänsehaut bekommen. Wow, what a beautiful verse. Was für ein schöner Vers. But he was intimate with it. It meant something to him. Aber er war dem sehr nahe. Es hat ihm etwas bedeutet. And so it just touched, and I know it touched many people this morning. Und so hat es mich berührt und viele andere heute And morgen. So really, what every day. Und so ist es jeden Tag getting up, aufstehen, asking God, Lord, what do you want me to do today? Den Herrn fragen, was möchtest du, Herr, dass ich heute tue? And Lord, guide me, direct my every step. Und Herr, führe mich, leite jeden meiner Schritte. Now you might say, well, I've heard all this and I know this. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, ich habe das alles schon gehört, ich kenne das. Or I've tried this and it just doesn't seem like it works. Oder ich habe es schon ausprobiert, aber es sieht nicht so aus, als würde es funktionieren. Don't quit. Dann gib nicht auf. I guarantee you, ich garantiere euch, that the temptation to quit is not from you. Die Versuchung aufzugeben kommt nicht von euch. It's from the devil. Es ist vom Teufel. He does not want you to walk with God. Er möchte nicht, dass du mit Gott gehst. Even if you try and you fall asleep, it doesn't matter. Auch wenn du es versuchst und du schläfst dabei ein, es macht nichts. Tomorrow is another day. Morgen ist ein neuer Tag. You have forgiveness for today. Du hast Vergebung für den heutigen. Get up and do it again. Und steh einfach auf und tu es wieder. You see, it's a very practical thing. It's a very simple thing. Es ist eine sehr praktische Sache, eine sehr einfache Sache. Start doing it. Und wenn ihr damit anfängt, it's es zu tun, just like walking. Dann ist es so wie gehen. You don't think about it anymore. Ihr denkt nicht mehr You've darüber got nach. The momentum. Dann kommt dieser you Schwung. Don't think about every step anymore. So wie du nicht über jeden einzelnen Schritt nachdenkst. It's just part of your life. Es ist einfach Teil deines Lebens. It's just something you do. Es ist etwas, was du einfach Now, tust. I will tell you, ich werde euch sagen, that you'll go through changes. Du wirst durch Veränderungen gehen. And God will speak to you differently as you grow up in him. Und Gott wird unterschiedlich zu dir sprechen, wenn du in ihm wächst. Because I remember when I was a young believer. Denn ich erinnere mich, als ich ein junger Gläubiger war. And God spoke to me about the first place I was to do ministry work. Und Gott hat zu mir gesprochen über den ersten Ort, an dem ich Dienst tun soll. And he made it so clear. It was like he's screaming at me, go there. Und er hat es so klar gemacht, als würde er mich anschreien und sagen, geh dorthin. And then about 10 years later, und 10 Jahre später, they had asked me to pray about going to Florida to start to pioneer a church. Haben sie mich gebeten, ich soll darüber beten, ob ich nach Florida gehen möchte, eine Gemeinde zu gründen. And I remember saying, well, I said to my friends, well, I remember how God spoke to me last time. Und ich erinnere mich, wie ich zu meinen Freunden gesagt habe, ich weiß, wie Gott das letzte Mal zu mir gesprochen hat. And I was expecting him to do the same thing, to scream at me like he did the last time. Und ich habe natürlich erwartet, dass er jetzt genauso zu mir spricht, dass er mich förmlich anschreit. And every time I went to the Lord, und jedes Mal, wenn ich zum Herrn ging, I got silence. Dann war Stille. And finally I said, Lord, why the silence? Und schlussendlich habe ich gesagt, Herr, warum die Stille? It's not wrong to ask why. Es ist nicht falsch, die Frage warum zu stellen. Is seemingly silent. It's not wrong to ask God why when he is silent. Wenn er still ist. it's not wrong to actually be very angry at God. Es ist auch nicht falsch, eigentlich zornig auf Gott zu sein. God loves our utter truthfulness. Gott liebt, wenn wir ganz wahrhaftig sind. Our transparency before him until it hurts. Unsere Transparenz ihm gegenüber, bis es weh tut. But I remember saying, Lord, how come you're not speaking to me about this? I need to know. Ich gesagt habe, Herr, wie kommt's, dass du nicht zu mir sprichst? Ich muss es wissen. And all of a sudden it became so clear. Und plötzlich wurde es so klar. Oh, so 10 years ago when I called you to Rhode Island to be the youth pastor. Also vor 10 Jahren, als ich dich nach Rhode Island gerufen habe, um dort der Jugendpastor zu sein. You were 3 years old in me. Da warst du 3 Jahre alt im Glauben. Now, do you speak to a 3-year-old the same way you speak to a 13-year-old? Glaubst du, man spricht mit einem 3-Jährigen genauso wie mit einem 13-Jährigen? I said, no. Ich sagte nein. Well, I'm not going to speak to you like a 3-year-old, because you're not. Dann werde ich auch jetzt nicht wie zu einem 3-Jährigen sprechen mit dir, weil das bist du nicht mehr. Because as we grow with him, denn wenn wir mit ihm wachsen, we go through transitions. Dann gehen wir durch Verwandlungen. Because he wants to become even more intimate. Denn er möchte immer näher werden. And you see, that's what God desires to do with you and I. Und genau das wünscht sich Gott, dass er mit dir und mir tun kann. And I would just tell you tonight, und ich möchte euch heute Abend sagen, that the key is, der Schlüssel ist, is getting before the Lord every day. Jeden Tag vor den Herrn zu gehen. Just getting up, aufzustehen. And believe me, don't start with saying, I'm going to do it for an hour. Und glaubt mir, fangt nicht so an und sagt, ich werde es jetzt eine Stunde lang machen. Wenn du das tun kannst, das ist großartig. Wenn du das tun kannst, dieses Versprechen und Gott segne dich. But start with 10 minutes. Aber beginn mit 10 Minuten. That's what I do. Das, I start, so mache ich. Lord, I'm in your face now. Here I am. Ich sage, Herr, ich bin vor deinem Angesicht jetzt. It's just like exercising. Es ist so wie trainieren. If you're gonna ride a bicycle up this hill, wenn du mit einem Fahrrad diesen Hügel rauffährst, you know, that's not how you start, believe so beginnst du nicht. You start a little bit by a little bit, don't you? Du fängst klein an. And that's the same thing with walking with God. Und genau so ist es, wenn man mit Gott geht. And you know what? Und wisst ihr was? Expect God to do something. Erwarte von Gott, dass er etwas tut. He loves it when we expect him to do something. Er liebt es, wenn wir wirklich erwarten, dass er etwas tut. Even when it just seems like everything is falling apart, and you know what? Auch wenn es so scheint, dass alles zerfällt. No, Lord, I'm still going to come before you. Aber dann, nein, Herr, ich werde trotzdem vor dich kommen. And you see, that's how the intimacy grows. Und so wächst die Nähe. Because he's a friend. Denn er ist ein Freund. Lord, what do you want to do in my life today? Herr, was möchtest du heute in meinem Leben tun? Lord, guide me. Herr, führe mich. I said this about 3 weeks ago in my prayer journal. I said, Lord, surprise me today. Vor circa 3 Wochen in meinem Gebetskalender habe ich gesagt, Herr, überrasche mich heute. And he did. Und er hat he es really gemacht. Did. I was er hat amazed. Es wirklich gemacht. Ich war ganz erstaunt. It blew me away. Es hat mich vom Hocker gehauen. So I had to run back to my prayer journal. Thank you for surprising me. Please, thank you. Do also it again. Musste ich zurücklaufen zu meinem Gebetstagebuch und reinschreiben, danke, dass du mich überrascht hast. But he desires that personalness. Aber er wünscht sich dieses Persönlichsein. You see, it's really a simple message. Es ist eine einfache Botschaft. But it's an unbelievable message. Aber es ist eine unglaubliche Botschaft. You see, this is all that matters. Darauf kommt es an. In comparison to everything else, im Vergleich zu allem anderen. It's just you and the Lord. Es geht nur um dich und den Herrn. You see, the day you and I go home to be with him, an dem Tag, an dem du und ich nach Hause gehen werden, um mit ihm zu sein, that's what it's gonna be. Darum wird es dann gehen. At the judgment seat, at the Bema seat. Auf dem Gnadenstuhl, auf dem Gnadenstuhl. It's just you and him. Geht's nur um dich und um ihn. And he wants to be that way now. Und er möchte jetzt schon so mit dir sein. And then not just in the morning or when you have your time. Nicht nur am Morgen oder wenn du deine Gebetszeit hast. Because then when he does touch you with a verse or speaks to your heart about something. Denn wenn er dich da berührt mit einem Vers oder zu dir spricht. Then later on throughout the day. Dann später am Tag. stop and say, Lord, wow, that was great what you shared with me this morning. Bleib dann stehen und sag, Herr, wow, das war großartig, was du mir gezeigt hast. Bring es wieder in Erinnerung. And that's how you don't forget these things. Und so vergisst du die Dinge and nicht. And so it's just like breathing. Und so ist es dann wie atmen. And you know, I'm constantly praying these little prayers as I go all throughout the day. Und ich bete ständig diese kleinen Gebete, wenn ich so durch den Tag gehe. More times I see something or I think of a situation and immediately I stop with my wife, we'll just stop and pray. Wenn ich unterwegs bin und ich sehe dann irgendeine Situation, ich bleib stehen und bete. Immediately it's like we've learned, just hand it to the Lord right now. Wir haben das gelernt, bleib stehen und gib sofort dem Herrn. And when I sometimes when I see you and I say, oh Lord, bless this person. God, please. Oder manchmal, wenn ich jemanden sehe, dann sage ich, Herr, segne diese Person. And that's what he loves. Und das liebt er. And that just encourages more intimacy. Und das ermutigt noch mehr Nähe. You see, he really wants to be intimate with you. Ihr seht, er möchte uns wirklich nahe sein. He really does love us. Er liebt uns wirklich. And not only that, he likes us. Nicht nur das, er mag uns auch. You know the difference? Kennt ihr den Unterschied? It's not like I have to love you because I'm God. Es ist nicht so, ich muss dich ja lieben, weil ich bin Gott. He actually likes you and me. Sondern er mag uns, er mag dich und mich. Don't ask how we could figure that out. Frag nicht, wie wir das verstehen können. But he really does like you. Aber er mag dich wirklich. And he wants to hang out with you. Und er mag Zeit mit dir verbringen. For all you old people, that's a term for, you know, being with you and having coffee. Just so you know. That's okay. But you see, that's how intimate, because he desires friendship. Er wünscht sich Freundschaft. Let's pray. Lasst uns beten. Father. Vater. We thank you so much. Wir danken dir so sehr. Because you desire friendship. Denn du sehnst dich nach Freundschaft. You desire to speak to us all the time. Du wünschst dir, jederzeit mit uns zu sprechen. About the big things and the small things. Über die großen und kleinen Dinge. Father. Vater. For each one tonight. Für jeden Einzelnen heute Abend. That right now says, Lord, I want to get closer to you. Der jetzt sagt, Herr, ich möchte dir näher sein. I pray that you would honor that request. Ich bete, dass du diesen Wunsch ehrst. And you'd show them und ihnen zeigst personally persönlich what works for them. Wie es für sie funktioniert. Father, Vater, smash our concepts. Zerschmettere unsere Konzepte. Father, I just pray for those who just feel like they're guilty. Vater, ich bete jetzt für diejenigen, die sich schuldig fühlen. Pour your love out on them. Gieße deine Liebe über sie aus. Father, for those that just seem like their past is haunting them. Für diejenigen, die, wo es scheint, dass ihre Vergangenheit sie quält. Father, I pray. Vater, ich bete. That they would see your mercy. Dass sie deine Barmherzigkeit sehen. And that they would see you smiling on them. Und dass sie dich sehen, wie du sie anlächelst. Father, Vater, even for that one here who's discouraged, für denjenigen, der entmutigt ist, that's almost convinced this doesn't work, der förmlich davon überzeugt ist, dass das nicht funktioniert. Father, I pray that you just put a fire in their hearts. Vater, ich bete, dass du denjenigen ein Feuer ins Herz gibst. Lord, we thank you for tonight. Vater, wir danken dir für heute. We thank you that you really desire to walk with us like you walked with Enoch. Wir danken dir, Herr, dass du es dir wirklich wünschst, mit uns so zu gehen, wie du mit Enoch gegangen bist. Father, we love you and we thank you. Vater, wir lieben dich und wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.